Heather Green ist das gewesen und der Song hieß When You Drive. Heather Green, sie wird gehandelt als die neue Königin der New Yorker Underground-Szene. Sie ist aufgewachsen in Detroit, Downtown Detroit und im Westen von Massachusetts und mochte als Kind Billie Holiday, Ella Fitzgerald und Julie London. Und die Pedal-Steel-Gitarre scheint sie auch zu mögen, denn die hat man in diesem Song relativ deutlich gehört. Ihre CD, ihre letzte CD heißt $5 Dress und dieser Song When You Drive ist ein Song über das Autofahren gewesen. Wir bleiben beim Thema auf der Straße. Jeff Lang heißt der Mann, der dieses Lied singt, und der Song, der heißt The Road Is Not Your Only Friend.